Socken. Zocken. Jiddisch Zocken. Zocken steht laut Wikipedia umgangssprachlich seit den 2010er Jahren für das Spielen von Computerspielen. Und bei diesem netten Zeitvertreib ist man ja meist ganz alleine. Anders verhielt es sich in den Zeiten des Wirtschaftswunders. Hornbrille zurechtgerückt und Ohren gespitzt. Im Lexikon des guten Tones findet man unter dem Buchstaben K einen hilfreichen Leitfaden zur Vorbereitung einer Kartenpartie und im Anschluss zum gesellschaftlichen Verhalten während des Kartenspielens. Da die Zusammenkunft in privatem Kreis stattfindet, wird der Gastgeber angehalten, alles so vorzubereiten, dass das Spiel gleich beginnen kann, wenn die Runde vollzählig beisammen ist. Zur Vorbereitung gehören ein passender, mit grünem Tuch bespannter Tisch, saubere Chiffre, Spielkarten. Niemandem sollte zugemutet werden, mit abgegriffenen und gekennzeichneten Karten zu spielen. Schreibblock und Bleistift, eventuell Spielmarken. Griffbereit sollten auch Rauchzeug und genügend viele Chiffre, Aschenbecher für Chiffre, Raucher sein. Spielen Sie möglichst geräuschlos und schonen Sie die Karten, wenn Sie irgendwo mit von der Partie sind. Wer Karten drischt, gehört nicht in eine kultivierte Gesellschaft. Chiffre, Kiebitz. Nach etwa einer Stunde werden Chiffre, Erfrischungen angeboten. Schließlich wäre es unhöflich gegen den Gastgeber und auch unhygienisch, diese Erfrischungen während des Zockens, des Spielens zu sich zu nehmen. Also, das nette Spiel unterbrechen. Eine kleine Pause wird den erregten Gemütern nicht schaden. Chiffre, Spielschulden.